Erster am ersten Tag des siebten Monats sollt ihr eine besondere Versammlung im Heiligtum abhalten. An diesem Tag dürft ihr nicht arbeiten, denn er soll ein Tag des Posaunenschalls sein. Zweiter als Brandopfer, das Jahwe gefällt, sollt ihr einen jungen Stier, einen Widder und 7-einjährige Lämmer ohne Fehler opfern. Dritter zusätzlich sollt ihr als Speiseopfer feines Mehl mit Öl darbringen, 3/10 für den Stier und 2/10 für den Widder. Vierter und für jedes der 7 Lämmer sollt ihr je 1/10 Mehl opfern. Fünfter außerdem sollt ihr einen Ziegenbock als Sündopfer darbringen, damit eure Sünden vergeben werden. Sechster diese Opfer sind zusätzlich zu dem Brandopfer für den Neumond und dem täglichen Brandopfer mit ihren Speise- und Trankopfern, die dazu gehören. Sie sind ein Feueropfer für Jahwe, das ihm gefällt. Siebter am 10. Tag desselben 7. Monats sollt ihr eine Festversammlung im Heiligtum abhalten und fasten, an diesem Tag dürft ihr keine Arbeit tun. Achter als Brandopfer, das Jahwe gefällt, sollt ihr einen jungen Stier, einen Widder und 7-einjährige Lämmer opfern, die ohne Fehler sein müssen. Neunter dazu sollt ihr als Speiseopfer feines Mehl mit Öl darbringen, 3/10 für den Stier und 2/10 für den Widder. Zehnter und für jedes der 7 Lämmer sollt ihr je 1/10 Mehl opfern. Elfter außerdem sollt ihr einen Ziegenbock als Sündopfer darbringen. Dies ist zusätzlich zu dem Sündopfer für die Vergebung der Sünden und dem täglichen Brandopfer mit seinen Speise- und Trankopfern. Zwölfter am 15. Tag des 7. Monats sollt ihr eine Festversammlung im Heiligtum abhalten. Ihr dürft keine normale Arbeit tun, sondern sollt Jahwe 7 Tage lang ein Fest feiern. 13. als Brandopfer, das Jahwe gefällt, sollt ihr 13 junge Stiere, 2 Widder und 14 einjährige Lämmer opfern, die ohne Fehler sein müssen. 14. dazu sollt ihr als Speiseopfer feines Mehl mit Öl darbringen, 3/10 für jeden der 13 Stiere und 2/10 für jeden der beiden Widder. 15. und für jedes der 14 Lämmer sollt ihr je 1/10 Mehl opfern. 16. außerdem sollt ihr einen Ziegenbock als Sündopfer darbringen. Dies ist zusätzlich zu dem täglichen Brandopfer mit seinem Speise- und Trankopfer. 17. am 2. Tag sollt ihr 12 junge Stiere, 2 Widder und 14 einjährige Lämmer ohne Fehler opfern. 18. dazu gehören die Speise- und Trankopfer für die Stiere, Widder und Lämmer, entsprechend ihrer Menge, wie es vorgeschrieben ist. 19. außerdem sollt ihr einen Ziegenbock als Sündopfer darbringen. Dies ist zusätzlich zu dem täglichen Brandopfer mit seinen Speise- und Trankopfern. 20. am 3. Tag sollt ihr 11 Stiere, 2 Widder und 14 einjährige Lämmer ohne Fehler opfern. 21. dazu gehören die Speise- und Trankopfer für die Stiere, Widder und Lämmer, entsprechend ihrer Menge, wie es vorgeschrieben ist. 22. außerdem sollt ihr einen Ziegenbock als Sündopfer darbringen. Dies ist zusätzlich zu dem täglichen Brandopfer mit seinem Speise- und Trankopfer. 23. am 4. Tag sollt ihr 10 Stiere, 2 Widder und 14 einjährige Lämmer ohne Fehler opfern. 24. dazu gehören die Speise- und Trankopfer für die Stiere, Widder und Lämmer, entsprechend ihrer Menge, wie es vorgeschrieben ist. 25. außerdem sollt ihr einen Ziegenbock als Sündopfer darbringen. Dies ist zusätzlich zu dem täglichen Brandopfer mit seinem Speise- und Trankopfer. 26. am 5. Tag sollt ihr 9 Stiere, 2 Widder und 14 einjährige Lämmer ohne Fehler opfern. 27. dazu gehören die Speise- und Trankopfer für die Stiere, Widder und Lämmer, entsprechend ihrer Menge, wie es vorgeschrieben ist. 28. außerdem sollt ihr einen Ziegenbock als Sündopfer darbringen. Dies ist zusätzlich zu dem täglichen Brandopfer mit seinem Speise- und Trankopfer. 29. am 6. Tag sollt ihr 8 Stiere, 2 Widder und 14 einjährige Lämmer ohne Fehler opfern. 30. dazu gehören die Speise- und Trankopfer für die Stiere, Widder und Lämmer, entsprechend ihrer Menge, wie es vorgeschrieben ist. 31. außerdem sollt ihr einen Ziegenbock als Sündopfer darbringen. Dies ist zusätzlich zu dem täglichen Brandopfer mit seinen Speise- und Trankopfern. 32. am 7. Tag sollt ihr 7 Stiere, 2 Widder und 14 einjährige Lämmer ohne Fehler opfern. 33. dazu gehören die Speise- und Trankopfer für die Stiere, Widder und Lämmer, entsprechend ihrer Menge, wie es vorgeschrieben ist. 34. außerdem sollt ihr einen Ziegenbock als Sündopfer darbringen. Dies ist zusätzlich zu dem täglichen Brandopfer mit seinem Speise- und Trankopfer. 35. Am achten Tag sollt ihr eine Festversammlung abhalten, an diesem Tag dürft ihr keine normale Arbeit tun. 36. Als Brandopfer, das Jahwe gefällt, sollt ihr einen Stier, einen Widder und 7 einjährige Lämmer ohne Fehler opfern. 37. Dazu gehören die Speise- und Trankopfer für den Stier, den Widder und die Lämmer, entsprechend ihrer Menge, wie es vorgeschrieben ist. 38. Außerdem sollt ihr einen Ziegenbock als Sündopfer darbringen. Dies ist zusätzlich zu dem täglichen Brandopfer mit seinem Speise- und Trankopfer. 39. Diese Opfer sollt ihr Jahwe bei euren Festen darbringen. Sie sind zusätzlich zu allen anderen Brand-, Speise-, Trank- und Heilsopfern, die ihr aufgrund von Gelübden oder als freiwillige Gaben opfert.